herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eines Podcasts von Marco Baquera. Heute in einer vollkommen improvisierten Fassung. Das heißt, ich habe mir nichts weiter überlegt, was ich jetzt hier eigentlich sagen wollte. Es gibt keine thematische Eingrenzung zu dem, was ich hier von mir geben will. Und ansonsten fließen die Gedanken ganz frei. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, um zu schauen, ja, was passiert denn da so, was für Gedanken kommen einem da so und was sagt man so, wenn man eigentlich nichts zu sagen hat. Ja, deshalb werde ich wahrscheinlich auch nicht um ein paar peinliche Pausen herumkommen, die normalerweise wahrscheinlich rausgeschnitten werden, die ich aber hier in meinem Podcast drin lassen werde. Das heißt, ihr werdet einige Stellen haben, die vielleicht ein wenig länglich wirken, vielleicht aber auch nicht, man weiß es ja nicht, weil es ist ja nichts geplant. Jetzt werde ich einmal ein offizielles Räuspern von mir geben, was normalerweise auch immer dem Schnittmüll zufließt, in diesem Fall aber Bestandteil des Inhalts ist. Achtung, hier kommt's. So, das war mein Räuspern. Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt ein wenig besser ist. Wahrscheinlich nicht, zumindest merke ich nichts. Aber es geht mir wenigstens besser. Das war also das Räuspern. Eine peinliche Pause habt ihr auch gerade schon gehört. Und womit könnte ich denn mal anfangen? Ich erzähle einfach mal etwas über meinen Tagesablauf. Was ist heute so passiert? Heute war ich an der Uni. Ich studiere an der Universität Dortmund Informatik und als Nebenfach habe ich Psychologie, was aber auch nicht weiter wichtig ist. Nur eben, dass ich heute an der Uni war und dort ist im Moment ein Programmierwettbewerb ausgeschrieben von einem berühmten deutschen oder europäischen oder japanischen, man weiß es nicht, Druckerhersteller, der mit R anfängt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den Namen Rico hier nennen darf, aber ich mache es einfach nicht. Dieser Druckerhersteller hat einen ganz tollen neuen Drucker, eine eierlegende Wolfsmilchsau, produziert. Die da kann drucken, scannen, faxen, kopieren natürlich auch, scannen, E-Mails verschicken, alles Mögliche kann das Ding. Und ja, weil es so viel kann, weiß man eben noch nicht, was man damit machen soll. Daher hat Rico sich einfach überlegt, wir schreiben einen Wettbewerb aus, in dem dumme Informatikstudenten vorwiegend einfach mal eine Anwendung dafür entwickeln. Das Ganze soll in Java geschrieben werden und soll die verschiedenen Möglichkeiten dieses Geräts nutzen. Ja, unsere tolle Anwendung besteht jetzt, nachdem wir uns einige andere Ideen dann von der Backe geschmiert haben, weil wir sie nicht umzusetzen wussten, beziehungsweise weil das Gerät einige Dinge nicht unterstützt hat, die wir dann, wovon wir vorher ausgegangen waren, dass es sie erkennt. Wie etwa eine Texterkennung, hatten wir uns überlegt, man kann ja Dokumente einscannen, dann eine Texterkennung darüber laufen lassen und sich dann inhaltliche Zusammenfassung davon geben lassen oder aber in dem Dokument suchen, das Dokument irgendwie verändern, wie dem auch sei. Letztendlich hatten wir mehr mit dem Gerät zu kämpfen als mit unseren Ideen, sodass wir jetzt einfach aus Not eigentlich eine Art 4-Gewinnt machen. Das ist eine Abwandlung von 4-Gewinnt, wo nicht die Steine von oben nach unten durchfallen, sondern es ist eigentlich ein 4 in the row, wo man einfach versuchen muss, 4 Steine in einer Reihe zu bekommen. Ja, das Ganze muss dann in einem Emulator aufgesetzt werden. Darin kann man das dann testen. War eigentlich auch ein Hängen und Würgen, diesen Emulator überhaupt mal irgendwann zum Laufen zu bekommen, beziehungsweise Laufen. Das zum Laufen bekommen hat sehr schnell funktioniert, relativ. Und wenn man dann eigene Anwendung entwickeln will, wusste man nicht so genau, wo eigentlich hin jetzt mit diesen Anwendungen, damit der Emulator die erkennt. Es gibt zwar viel Dokumentation, insgesamt sind es 17 PDF-Dateien, die auf einer CD dabei waren, die Rico an die Teilnehmer geschickt hat. Aber ja, diese PDFs sind eben zu zahlreich, als dass man da jetzt in kurzer Zeit wirklich etwas hätte draus ziehen können. Es gab also einige Knackpunkte bei diesem Wettbewerb und erst heute ist es uns gelungen, eine eigene Anwendung im Emulator und gleichzeitig auch auf dem Drucker zum Laufen zu bekommen. Ein großer Vorteil, den der Wettbewerb hat, neben vielen, vielen Nachteilen, ist etwa ein T-Shirt, was man bekommen hat, von Sun, ein Sun-Werbegeschenk, eine Java-Ansteck-Pin und eine Frisbee. Ansonsten aber, ja, wahrscheinlich ist es eine Gutmachung für all die negativen Dinge, die einem während dieses Wettbewerbs widerfahren. Ja, das war also mein heutiger Tagesablauf. Wenn ich ein wenig in die Zukunft schauen wollte, würde ich sehen, dass ich morgen eine Vorlesung habe zum Thema Model Checking. Kann ich dann gleich auch mal etwas dazu erzählen. Was ist eigentlich Model Checking? Bei Model Checking handelt es sich darum, dass man versucht, für ein Modell Eigenschaften nachzuweisen. Das ist zunächst einmal sehr allgemein gehalten. Man kann also beliebige Modelle nehmen und beliebige Eigenschaften. Alles, was sich modellieren lässt, als Modell oder eben auch als Eigenschaft, lässt sich gegeneinander prüfen. Und man versucht dann zu überprüfen, ob eine Eigenschaft dieses, ob ein Modell eine bestimmte Eigenschaft hat. So rum. In den meisten Fällen ist man da allerdings dann etwas genauer und lässt als Modelle zum Beispiel Transitionssysteme zu. Das hört sich komplizierter an, als es eigentlich ist. Im Wesentlichen handelt es sich dabei einfach nur um Kanten- und Knoten annotierte Graphen. Das heißt, wir haben Knoten, wir haben Kanten zwischen den Knoten und sowohl an den Knoten als auch an den Kanten kann etwas dran stehen. Das ist das, was wir überprüfen wollen. Und die Eigenschaften, die überprüft werden sollen, sind meist logische Eigenschaften. Also es gilt das und das oder das zum Beispiel. Aber es sind spezielle Logiken, und zwar nennen die sich Temporallogiken, die Aussagen über einen zeitlichen Verlauf machen. So kann man etwa Aussagen treffen von der Form, irgendwann komme ich an einen roten Knoten. Oder immer wenn ich an einen roten Knoten gekommen bin, werde ich auf keinen Fall einen blauen Knoten sehen. Oder auf allen unendlichen Wegen über bestimmte Kanten, die ja auch Beschriftungen tragen, werde ich immer nur rote Knoten sehen. Das sind Eigenschaften, mit denen sich Modelchecker beschäftigen. Und meine Aufgabe im Rahmen meiner Lehrstuhltätigkeit, also ich arbeite am Lehrstuhl 5 der Uni Dortmund für Programmiersysteme und Übersetzerbau. Meine Aufgabe ist es, einen Modelchecker zu entwickeln und einen neuen Algorithmus zu implementieren. Dieser Algorithmus hat den Vorteil, dass ich bei einem Ergebnis einer solchen Modellüberprüfung, was Model Checking ja übersetzt bedeutet, das Ergebnis einer solchen Modellüberprüfung wird sonst immer nur, das gilt oder es gilt nicht. Man hatte also höchstens noch die Möglichkeit zu sagen, das gilt an dem Knoten nicht. Oder aber wenn man eine zeitliche Aussage trifft, wenn man etwa sagt, es gilt immer, wenn ich von hier aus starte, bleibe ich immer rot, dass man dann ein Gegenbeispiel konstruiert, auf dem man dann eben nicht immer rot bleibt. Das Problem bei diesen Gegenbeispielen war allerdings, dass sie sehr groß werden können. Wenn man große Modelle hat, kann es eventuell vorkommen, dass man ein Gegenbeispiel findet, was überhaupt nichts mit der eigentlichen Problemstellung zu tun hat. Daher war dann ein Ansatz, eine quasi interaktive Lösung zu bieten. Und zwar kann man jetzt in Form von Spielen gegen den Computer spielen und der Computer hat durch diese Modellüberprüfung eine Strategie entwickelt, sodass er entweder immer gewinnt, wenn die Eigenschaft eben nicht erfüllt ist, aber der Mensch der Meinung ist, sie sollte erfüllt sein, oder immer verliert. Na, zumindest nicht immer verliert, aber zumindest kann der kann der Mensch ihn dann zwingen zu verlieren, wenn die Eigenschaft nicht gilt. Ja, eben solch ein Modellüberprüfungstool entwickle ich dann da im Rahmen meiner Tätigkeit zusammen mit Clemens Renner, einem Kommiliton. Und das war's. Im Wesentlichen. Jetzt warte ich noch auf einen Anruf. Ich hatte nämlich meine Wohnung inseriert, um mal zu einem anderen Thema zu kommen. Und zwar ging es darum, dass ich ja umgezogen bin. Viele wissen es, wenige nicht. Und da habe ich dann eine Wohnung inseriert und da hat sich dann jemand gemeldet und die muss ich jetzt gleich zurückrufen. Gerade war nur eine Mailbox dran, beziehungsweise der Hinweis, dass die Mailbox nicht existiere. Und dann werde ich ihn jetzt mal zurückrufen. Ja, im Wesentlichen war es das für heute. Wir haben jetzt auch eine stattliche Zeit hinter uns gebracht. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Insbesondere das Thema Model-Checking, Modellüberprüfung. Wer dazu Fragen hat, kann sich bei mir melden. Auf meiner Homepage ist eine E-Mail. Oder falls das Ding irgendwo anders landet, kann man einfach meinen Vornamen nehmen. Marco mit C. Dann ein Punkt. Dann mein Nachname. Bakera. Dann ein Klammeraffe oder neudeutsch @-Zeichen. Und dahinter kommt dann Uni, dann ein Bindestrich, dann Dortmund und dann nochmal ein Punkt. Und weil Dortmund und die Uni Dortmund sich in Deutschland befinden, kommt noch ein DE dahinter. Insgesamt also marco.bakera@uni-dortmund.de. Das ist meine Uni-Adresse. Ansonsten ginge auch einfach vorname@nachname.de, also marco@bakera.de oder pintman@gmx.de oder marco.bakera@gmail.com. Im Wesentlichen waren sie das. Viele E-Mail-Adressen braucht man eigentlich nicht. Vor einiger Zeit war es noch in, wenn man überhaupt eine hatte. Heute kann man sich kaum noch retten. Und so bin ich auch ein Opfer der E-Mail-Adressen geworden. Nun gut, dann wünsche ich dem Zuhörer, den Zuhörern der Zuhörerschaft noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer du, sie oder ihr das hört. Und werde mich jetzt verabschieden. Kommt also gut in eure Schlafgemächer, in den Tag, nach Hause, wo auch immer ihr seid. Und hört ruhig bald mal wieder rein. Ich würde mich über Feedback freuen. Unter der E-Mail-Adresse, auf meiner Homepage, telefonisch, persönlich. Und verbleibe daher mit besten Grüßen und tschüss.